Funkkolleg Musikgeschichte. 10. Kollegstunde zwischen Schütz und Bach, Theaterstil und Kirchenmusik. Autor Professor Dr. Arno Forchert. Das Stück, mit dem unsere Sendung beginnt, stammt von Heinrich Schütz, dem ersten großen Meister der deutschen Musik. Es ist ein Klagegesang, die Klage Davids um seinen im Kampf getöteten Sohn Absalom, komponiert auf einen Text aus dem Alten Testament. Aber die Person, die hier spricht, ist ein König, wie er auch in einem Opernlibretto des 17. Jahrhunderts vorkommen könnte. Und das Gefühl, das er ausdrückt, ist ein allgemein menschliches, die fassungslose Klage eines Vaters über den Tod seines Sohnes. Thank you. dass Heinrich Schütz sich hier nicht als distanziert respektvoller Darsteller eines Abschnittes aus der Heiligen Schrift versteht, ist in jedem Takt seiner Musik zu spüren. Einer Musik, die den altehrwürdigen Text in einen leidenschaftlichen Ausbruch von Schmerz und Trauer verwandelt und so eine packende Szene von unmittelbarer Wirkung vor uns erstehen lässt, wie man sie sich ähnlich auch auf einer Bühne vorstellen könnte. In der Tat hat vieles an diesem Stück theatralische Züge. Theatralisch ist die große Geste, mit der der Affekt der Klage aufgebaut, entfaltet und am Schluss wieder in sich zurückgenommen wird. Theatralisch ist auch der düstere Pomp des Posaunenklanges, der die Schmerzensrufe Davids einhüllt und im instrumentalen Echo vervielfacht. Das Werk freilich steht in einer Sammlung von geistlichen Kompositionen, die Schütz unter dem Titel Symphonie Sacre 1629 in Venedig veröffentlichte. Das mag auf den ersten Blick befremdlich erscheinen, denn was haben Theater und Kirche, Oper und Gottesdienst miteinander zu tun? Gab es nicht schon immer einen Unterschied zwischen weltlicher und geistlicher Musik? Und verbietet sich die Verwendung bestimmter musikalischer Gestaltungsmittel, die in der weltlichen Sphäre ihre Berechtigung haben mögen, für die geistliche Musik nicht von selbst? Um diese Fragen zu beantworten, ist es erforderlich, mit einigen Worten auf die unterschiedliche Entwicklung der katholischen und der protestantischen Kirchenmusik zwischen dem Ende des 16. und dem Anfang des 18. Jahrhunderts einzugehen. Sie geht hauptsächlich auf das verschiedenartige Verständnis beider Konfessionen von der Rolle der Musik im Gottesdienst zurück. In der Auffassung der katholischen Kirche war die Musik wesentlich Kultmusik und als solche Ausdruck der Feierlichkeit des liturgischen Aktes, der in immer gleichen Formen verlief und gebunden blieb an einen jahrhundertealten Bestand kanonisierter lateinischer Texte. Damit aber wurden die künstlerischen Möglichkeiten für die Komponisten katholischer Kirchenmusik in doppelter Weise eingeengt. Einerseits stellten die immer gleichen Texte jeder neuen Generation von Musikern wieder die gleichen Aufgaben und andererseits standen ältere Kompositionen, die ihre liturgische Funktion in mustergültiger Weise erfüllten, jedem neu entstehenden Werk im Wege. Zwar gab es auch Musik, in der sich, gestützt auf neu gedichtete geistliche Texte und moderne stilistische Darstellungsmittel, ein zeitgebundener Frömmigkeitsausdruck niederschlug. Aber solche Kompositionen standen außerhalb der offiziellen liturgischen Musik. Sie waren geistliche, nicht aber eigentlich kirchliche Werke. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass sich die offizielle katholische Kirchenmusik im Laufe des 17. Jahrhunderts in zunehmendem Maße den neuen stilistischen Errungenschaften der weltlichen Gesangsmusik in Oper und Kantate verschloss, nachdem ihr das Zeitalter Palestrinas bereits klassische Beispiele für einen idealen Kirchenstil gegeben hatte. Anders verhielt es sich in der protestantischen Kirche. Weil hier die liturgischen Regelungen nicht nur sehr unterschiedlich, sondern auch weit weniger streng waren, blieben die Grenzen zwischen gottesdienstlicher Musik und geistlicher Musik außerhalb der Kirche von Anfang an fließend. Und in demselben Maße, wie die Predigt als Auslegung und Verlebendigung des Gotteswortes anstelle der Eucharistiefeier in den Mittelpunkt des protestantischen Gottesdienstes rückte, sahen auch die Musiker mehr und mehr ihre Aufgabe darin, mit jeweils aktuellen musikalischen Gestaltungsmitteln zur zeitgemäßen Interpretation des Bibeltextes beizutragen. Dass Cantio und Concio, Musik und Predigt, das gleiche Ziel verfolgten und in ihrer Bedeutung für den Gottesdienst gewissermaßen miteinander wetteiferten, gab dem Amt des Kirchenmusikers eine Bedeutung, die zur Voraussetzung der Blütezeit protestantischer Kirchenmusik zwischen Schütz und Bach wurde. Allerdings wurde das auch zum Grund für ihren unmittelbar darauf folgenden rapiden Verfall. Denn wie die Meisterwerke eines Schütz, Buxtehude oder Bach dem Anspruch auf Verdeutlichung und Verlebendigung des Bibelwortes ihren Ursprung und ihren ästhetischen Rang verdankten, so wurde mit dem Aufkommen des einseitig dem Denken und dem Begriff vertrauenden Rationalismus solche Musik letztlich als nicht nur unnötige, sondern auch als weitgehend untaugliche Verdoppelung der Predigt betrachtet, die man meinte, entbehren zu können. Es ist kein Zufall, dass ein Stück von so unverhüllt theatralischer Haltung wie die Absalon-Klage nicht in Deutschland entstanden ist, sondern in Italien, das seit der Jahrhundertwende als Mutterland des musikalischen Fortschritts schlechthin angesehen wurde. Schütz hielt sich damals schon zum zweiten Male dort auf. Denn schon als junger Mann war er 1609 von seinem damaligen Landesvater, dem Landgrafen Moritz von Hessen, zur musikalischen Ausbildung nach Venedig zu Giovanni Gabrieli geschickt worden. Nun, rund 20 Jahre später und inzwischen als Kapellmeister des Dresdner Hofes ein weithin bekannter und hochgeschätzter Komponist, war er aus eigenem Antrieb nach Venedig gereist, um sich über den neuesten Stand der italienischen Musik zu informieren. Diesmal freilich galt sein Interesse kaum der geistlichen Kunst, sondern vielmehr der weltlichen, vor allem der dramatischen Musik, als deren wichtigster Vertreter Claudio Monteverdi in Venedig lebte und wirkte. So dürfte denn auch Davids Klagemonolog nur die Eindrücke reflektieren, die Schütz in dieser Zeit von der Kunst Monteverdis empfing. Den künstlerischen Ertrag seiner Italienreise hat Schütz einige Jahre später in einem Brief geschildert, mit dem er einen hohen Beamten des sächsischen Hofes bat, ihm anlässlich der bevorstehenden Hochzeit des dänischen Thronfolgers einen Kompositionsauftrag für die Feierlichkeiten in Kopenhagen zu vermitteln. Er schreibt: Der Herr wolle auch Ihre hochfürstliche Durchlaucht untertänigst per Discursum nicht unberichtet lassen, was maßen auf meiner jüngsten in Italien getanen Reise ich mich auf eine absonderliche Art der Komposition begeben hätte, nämlich wie eine Komödie von allerhand Stimmen in redenden Stilo übersetzet und auf den Schauplatz gebracht und singend agiert werden könne, welche Dinge, auf solche Art wie ich meine, in Deutschland noch ganz unbekannt, bisher auch wegen des schweren Zustandes bei uns weder praktiziert noch befördert worden. Mit dem schweren Zustand bei uns spielt Schütz auf den großen Krieg an, der seit Beginn der 30er Jahre auch Sachsen erreicht und damit größere künstlerische Unternehmungen für unabsehbare Zeit zunichte gemacht hatte. Der Brief legt die Vermutung nahe, dass Schütz den neuen redenden Stil während seines einjährigen Aufenthaltes in Italien nicht nur kennenlernte und studierte, sondern auch in der Praxis erprobte. Wahrscheinlich hat er in dieser Zeit eine italienische Oper geschrieben und aufgeführt, obwohl nähere Nachrichten darüber fehlen. Das will indessen wenig besagen. Auch in den Fällen, bei denen uns seine Tätigkeit als Opernkomponist ausdrücklich bezeugt wird, ist uns die Musik durchweg nicht erhalten. So zum Beispiel von einer bereits 1627 für Torgau geschriebenen Pastoraltragikomödie von der Daphne, von der allein das von Martin Opitz stammende Libretto überliefert ist. Oder von den musikalisch-theatralischen Werken, die Schütz anlässlich der schon erwähnten Fürstenhochzeit für den dänischen Hof in Kopenhagen verfasste. Oder von einer Ballettoper Orpheus und Eurydike für Dresden. Während jedoch die Daphne noch einem älteren Kompositionsstil angehört haben dürfte, den Schütz schon früher vielleicht bei seinem ersten Italienbesuch kennenlernte, waren seine anderen, durchweg erst nach 1630 entstandenen musikalisch-dramatischen Werke mit Sicherheit in jener Art komponiert, die er in seinem Brief als den in Deutschland noch ganz unbekannten redenden Stil bezeichnet hatte. Aber obwohl das weltlich-dramatische Schaffen nicht auf uns gekommen ist, so ist doch vom Stil dieser Werke manches in die nach der zweiten Italienreise entstandenen geistlichen Kompositionen eingedrungen und uns auf diese Weise erhalten geblieben. Was Schütz meinte, wenn er vom redenden Stil sprach, können wir etwa einer Sammlung geistlicher Werke entnehmen, die er 1636 mitten im Dreißigjährigen Krieg in Leipzig veröffentlichte. Hinter ihrem bescheidenen Titel »Kleine geistliche Konzerte« verbergen sich Kompositionen, die durchweg nur für wenige Solostimmen mit Generalbass bestimmt sind. Die Vorrede, die Schütz dem Druck mitgegeben hat, zeichnet das düstere Bild der von den Verwüstungen des Krieges heimgesuchten Musik. Welcher Gestalt unter anderen freien Künsten auch die löbliche Musik von den noch anhaltenden gefährlichen Kriegsläuften in unserem lieben Vaterlande deutscher Nation nicht allein in großes Abnehmen geraten, sondern an manchem Ort ganz niedergelegt worden, steht neben anderen allgemeinen Ruinen und eingerissenen Unordnungen, so der unselige Krieg mit sich zu bringen pfleget, vor männigliches Augen. Ich erfahre auch solches wegen etzlicher meiner komponierten Operum selber, mit welchen ich aus Mangel der Verleger bis an Hero wie auch noch an Jetzo zurückstehen müssen, bis vielleicht der Allerhöchste bessere Zeiten förderlichst gnädig verleihen wolle. Unterdessen aber, und damit mein von Gott verliehenes Talentum in solcher edlen Kunst nicht ganz ersitzen bleibe, habe ich etliche kleine Konzertaufsätze und gleichsam als Vorboten meiner musikalischen Werke ausgehen lassen wollen. Die konventionelle Bescheidenheitsfloskel, mit der Schütz seine Kompositionen als durch die Kriegsumstände erzwungene Nebenwerke abtut, trifft indessen nur einen Teil der Wahrheit. Denn Musik, die sich auf Generalbass begleiteten Sologesang beschränkte, eröffnete ihm auch die Möglichkeit zur Komposition in eben jenem neuen theatralischen Stil, den er in Deutschland bekannt zu machen wünschte. Gleich das erste Stück der kleinen geistlichen Konzerte gibt einen Begriff davon, wie diese Kompositionsweise von ihm auch auf geistliche Texte übertragen wird. Die Worte des 70. Psalms, eile mich, Gott zu erretten, gestatten ihm die Gestaltung eines dramatischen Monologs, in dem die Musik sich über weite Strecken völlig in den Dienst der affektvollen Deklamation des Textes stellt. Mit der Überschrift in Stilo Oratorio, der lateinischen Übersetzung dessen, was er in seinem Brief als den in Deutschland noch ganz unbekannten redenden Stil bezeichnet hatte, gibt Schütz gleichzeitig einen Hinweis darauf, dass sich hier die Musik weitgehend dem Text unterzuordnen hat, dass also die selbstständige melodische Gestaltung ebenso in den Hintergrund tritt wie die bildhafte Nachzeichnung textlicher Einzelheiten. Nicht was der Text sagt, sondern wie es gesagt wird. Nicht der Inhalt der Rede, sondern der Gott in seiner Not anrufende, flehende Mensch ist der Gegenstand solcher Musik. Schütz hat in dieser Komposition die biblische Prosa so vertont, als ob es sich um eine madrigalische Dichtung handelte, wie sie den durchkomponierten Abschnitten in den Opern italienischer Meister dieser Zeit zugrunde lag. Als eine besonders freie Form, nämlich frei in der Länge und in der Anzahl der Verse, frei auch im Reimschema, galt die Madrigaldichtung den Komponisten des 17. Jahrhunderts, wie Schütz es einmal geschrieben hat, als dasjenige Genus Poeseos, welches sich zur Aufsetzung einer künstlichen Komposition am allerbesten schickete. Neben durchkomponierten Stücken auf madrigalische Texte fanden in der italienischen Oper jedoch von Beginn an auch liedhafte Formen Verwendung, denen strophisch gegliederte Texte zugrunde lagen. Dabei konnten entweder alle Strophen mit der gleichen Melodie versehen oder Variationsformen benutzt werden. Der in Italien gebräuchliche Name für solche strophischen Liedformen war Aria. In den Opern wurden die einzelnen Strophen einer Aria meist von einem instrumentalen Ritornell abgeschlossen. Der Anschluss an diesen Arientypus lag für die deutschen Komponisten deshalb besonders nahe, weil strophische Kompositionen hier in der Kirchenmusik von jeher eine zentrale Rolle spielten, sowohl in Gestalt des traditionellen protestantischen Chorals als auch in Form neu gedichteter geistlicher Lieder, auf die bald auch der Name Aria übertragen wurde. Obwohl auch Schütz bereits die italienische Arienform mit der Kirchenliedbearbeitung verbunden hat, beginnt die eigentliche Blütezeit der geistlichen Aria erst bei den Komponisten der auf ihn folgenden Generation in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In dieser Zeit verbreitet sich ein aus durchkomponierten Bibelsprüchen und strophischen Arien gemischter Typus der Kirchenmusik, in dem beide Kompositionsweisen in ähnlicher Art nebeneinander stehen, wie in der Predigt, das Schriftwort und seine Auslegung. Das folgende Beispiel stammt aus einem Kirchenstück Dietrich Buxtehudes. Es besteht aus einem in konzertierend-rezitativischem Mischstil komponierten Text aus dem 31. Psalm »Herr, auf dich traue ich«, in den eine Aria eingelegt ist. Wie in den italienischen Vorbildern, so folgt auch in Buxtehudes Aria auf jede Strophe ein Ritornell. Thank you. In stilistischer Hinsicht bietet die protestantische Kirchenmusik gegen Ende des 17. Jahrhunderts ein außerordentlich buntes Bild. Während sie die Gestaltungsmittel für den Sologesang aus Italien, teils aus dem geistlichen Vokalkonzert, teils aus der Oper übernommen hatte, lebten in ihren mehrstimmigen Teilen die noch ins Reformationsjahrhundert zurückreichenden deutschen Traditionen des kontrapunktischen Satzes in Motette und Choralbearbeitung weiter. Zur gleichen Zeit hatte aber die Oper in Italien ihr ursprüngliches Stadium, an das Schütz und seine Generationsgenossen angeknüpft hatten, längst hinter sich gelassen. Im Gegensatz zur stilistischen Vielfalt der protestantischen Kirchenmusik war die Entwicklung der italienischen Oper eher in die Richtung einer Vereinfachung und Konzentration auf nur zwei stilistisch und funktional unterschiedliche Formen gegangen, auf Rezitativ und Arie. Beide standen zueinander nun in denkbar scharfem Kontrast. Das Rezitativ als lediglich vom Generalbass begleiteter Sprechgesang, die Arie als primär melodisch bestimmte Form musikalischer Affektdarstellung, häufig von selbstständig geführten Instrumentalstimmen eingeleitet und begleitet. Außerdem hatte sich die Arienform gewandelt. Sie hatte nun in den meisten Fällen nur noch eine, höchstens zwei Strophen, wobei die einstrophige Form nicht selten durch die Wiederholung ihres Anfangsabschnittes, das sogenannte Da Capo, abgeschlossen wurde. Als stilistisch von der Oper abhängige, aber nicht szenische Gattung hatte sich darüber hinaus die Kammerkantate entwickelt, in der sich die Folge von Rezitativen und Arien mit den traditionellen Inhalten der Madrigaldichtung, der Liebes- und der Schäferpoesie verband. In ihrer neuen Erscheinungsform fand die italienische Oper im Verlauf des 17. Jahrhunderts zunehmend Verbreitung und begeisterte Anhänger auch in Deutschland. Waren es zunächst die Fürstenhöfe, die italienische Opern aufführten, so folgten nicht lange danach große Städte wie Hamburg oder Leipzig, wo öffentliche Opernhäuser errichtet wurden, in denen neben Übersetzungen von Werken italienischer Meister auch Opern deutscher Komponisten in diesem neuen Stil zur Aufführung gelangten. Und wie bereits am Anfang des Jahrhunderts, so schloss sich nun auch gegen dessen Ende die deutsche Kirchenmusik abermals dem Vorbild der weltlichen Musik Italiens an. Dazu bedurfte es freilich geeigneter Texte, denn sowohl die neuere Form des Rezitativs als auch der auf die Darstellung eines einheitlichen Grundaffektes zielende neue Typ der Arie verlangte andere Textformen als das ältere Kirchenstück mit seiner biblischen Prosa und seinen strophischen Dichtungen. Der erste der solche in Rezitative und Arien gegliederten Texte für geistliche Kompositionen verfasste, war Erdmann Neumeister, ein aus Sachsen stammender Theologe und Dichter. Neumeister hatte während seines Studiums in Leipzig Gelegenheit gehabt, die dortige Oper kennenzulernen und als junger Magister an der Universität Vorlesungen über die allerneueste Art der galanten Poesie gehalten, zu der auch die madrigalische Dichtung zählte. Als er später in seine sächsische Heimat zurückgekehrt und Pfarrer geworden war, gewöhnte er sich an, wie er selbst berichtet hat, das, was er tagsüber im Gottesdienst in der Predigt abgehandelt hatte, zu seinem privaten Vergnügen danach in freie madrigalische Verse zu übertragen. Als Resultat dieser Tätigkeit erschienen seit 1700 geistliche Dichtungen, die der Form der italienischen Solokantate folgten. Neumeister hat seine Kantatentexte mit den folgenden Worten erläutert. Soll ich's kürzlich aussprechen, so sieht eine Kantata nicht anders aus als ein Stück aus einer Opera von Stilo, Recitativo und Arien zusammengesetzt. Wer nun weiß, was zu beiden erfordert wird, dem wird solch Genus Carminum zur Ausarbeitung nicht schwerfallen. Jedoch auch den Anfängern in der Poesie zu Dienste von beiden etwas zu berühren, so nimmt man zum Rezitativ jambische Verse. Je kürzer aber, je angenehmer und je bequemer sie zu komponieren sind. Wiewohl auch in einem affektuösen Periodo dann und wann ein oder ein paar trocheische, wie nicht weniger daktilische, sich gar artig und nachdrücklich mit einschieben lassen. Was die Arien belanget, sollen selbige aus einer, zum meisten aus zweien, sehr selten aus dreien Strophen bestehen und allemal einen Affekt oder ein Morale oder sonst etwas besonders in sich halten. Und hierzu mag man nach eigenen Gefallen ein bequem Genus erkiesen. Kann bei einer Aria das genannte Capo oder der Anfang derselben am Ende in einem vollkommenen Sensu wiederholet werden, lässt es in der Musik gar nette. Neumeisters Kantaten erweckten Aufmerksamkeit und fanden bald sowohl Nachahmer als auch Kritiker. Zustimmung gab es überall da, wo auch die italienische Oper ihre Anhänger hatte. Bei den Musikern und Musikliebhabern der jüngeren Generation in den größeren Städten. Vor allem an den Universitäten und an Fürstenhöfen, die allem Neuen gegenüber aufgeschlossen waren. Ablehnung dagegen kam von einem Teil der Geistlichkeit, von den Lateinschulen, denen traditionell die Pflege der Kirchenmusik anvertraut war, und aus dem Kreis jener Komponisten älteren Schlages, die sich nicht nur durch die italienische Musik, sondern auch durch die in ihrem Gefolge nach Deutschland gekommenen italienischen Musiker existenziell bedroht fühlten. Die Polemik, die sich bald an der Einführung der madrigalischen Kirchenkantate in den Gottesdienst entzündete, galt allerdings nur vordergründig der neumeisterschen Textreform und ihren musikalischen Konsequenzen. In Wahrheit war sie nur ein Glied in einer seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges nicht mehr abreißenden Kette von Kontroversen, in denen es um nichts Geringeres ging als um die Stellung der Musik in einer sich verändernden Gesellschaft. Und da Musik im protestantischen Teil Deutschlands durch das ganze 17. Jahrhundert hindurch wesentlich Kirchenmusik geblieben war, stand hier zunächst die Frage nach deren Bedeutung für den Gottesdienst im Vordergrund. Zwar lebte Luthers hohe Wertschätzung der Kunstmusik, seine Offenheit gegenüber allen ihren Erscheinungsformen nach wie vor bei den Vertretern der protestantischen Orthodoxie fort. Jedoch begann sich daneben mit dem Pietismus eine Glaubensrichtung zu entwickeln, die künstlerisch anspruchsvolleren Kompositionen im Gottesdienst skeptisch, wenn nicht sogar ablehnend gegenüberstand. Schon 1667 beklagte der pietistische Pfarrer Theophil Groß-Gebauer, dass sich bislang noch niemand gefunden habe, die Kunstmusik aus dem Gottesdienst zu verbannen. Daher haben leider Organisten, Kantoren, Kunstpfeifer und Musikanten, mehrenteils ungeistliche Leute, das Regiment in den Stadtkirchen. Die spielen, singen, streichen, klingen nach ihrem Wohlgefallen. Das Sausen, Tönen und Brausen hörest du, weißt aber nicht, was es ist, ob du dich zum Streit rüsten sollst oder ob du sollst abziehen. Da jaget einer den anderen mit dem Konzertieren und streiten ihre etliche miteinander, welcher es am allerkünstlichsten machen und der Nachtigall am allersubtilsten nachschlagen kann. Für Groß-Gebauer, wie für den Pietismus allgemein, liegt denn auch die Bestimmung der Kirchenmusik weder im vielstimmigen musikalischen Gotteslob, noch in einer mit der Predigt konkurrierenden musikalischen Auslegung und Kommentierung des Bibelwortes, sondern einzig in der Erbauung des Gemüts. Sie aber wird nicht durch Kunst, Virtuosität und klangliche Pracht erreicht, sondern durch das kunstlos schlichte, einstimmige Lied. Der Bannstrahl der Pietisten traf jedoch nicht nur die Musik in der Kirche, sondern überhaupt alles Musizieren mit eigenem künstlerischen Anspruch als einen vom wahren christlichen Leben nur ablenkenden, müßigen Ohrenkitzel. Mit besonderer Schärfe traf diese Ablehnung die Oper, in der sich alles vereinigte, was pietistische Frömmigkeit verabscheute. Die Darstellung antiker, also aus dem Heidentum stammender Stoffe, die zur Schaustellung menschlicher Leidenschaften, die Vorliebe für äußerlichen Aufwand, für Kulissen, Maschinen und Kostüme, die Bewunderung musikalischer Kunstfertigkeit. Mit der Behauptung, die Opern gehörten zu jenen lasterhaften Vergnügungen, die durch die Heilige Schrift verboten seien, entfachten die Pietisten einen lange währenden theologischen Streit mit den Vertretern der Orthodoxie, die ebenfalls gestützt auf die Bibel zu beweisen versuchten, dass Opern und Schauspiele zu den sogenannten Mitteldingen rechneten, die weder geboten noch verboten seien und über die deshalb die weltliche Obrigkeit zu entscheiden habe. Vor dem Hintergrund dieser theologischen Auseinandersetzungen wird es verständlich, warum die madrigalische Kirchenkantate für viele Pietisten geradezu wie eine Kampfansage wirken musste. Denn mit seinen Kantatentexten hatte Neumeister nicht nur im Streit um die Mitteldinge Partei für den von ihnen erbittert bekämpften Opernstil genommen, sondern er hatte diesem Stil sogar, was in den Augen pietistischer Eiferer noch weit schlimmer war, den Weg in den Gottesdienst geebnet. Aus der Sicht der in kirchlichen Diensten stehenden Musiker war allerdings die Frage, ob ein Stil, der sich in der Oper entwickelt hatte, auch im Gottesdienst Verwendung finden dürfe, weit mehr als ein akademischer Theologendisput. Für sie ging es darum, ob die Kirchenmusik, wie das bisher im protestantischen Teil Deutschlands weitgehend der Fall gewesen war, auch zukünftig noch die ganze Musik in aller ihrer Vielfalt repräsentieren oder ob sie als ein Sonderbereich vom Hauptstrom der allgemeinen Musikentwicklung abgeschnitten werden würde. Anders als in Italien hatte es eine prinzipielle Trennung von weltlicher und geistlicher Musik in Deutschland bis dahin nicht gegeben. Die Verbannung der modernen Ausdrucksmittel der Oper aus dem Gottesdienst und die Beschränkung der Kirchenmusik auf den Zweck der Erweckung andächtiger und erbaulicher Gefühle mussten aber eine solche Trennung unvermeidlich machen. Wir wissen heute, dass auch die Kirchenkantate diesen Prozess des Auseinanderfallens von geistlicher und weltlicher Musik nur verzögert hat. Verhindern konnte sie ihn nicht. In der ihr weltliches Vorbild unmittelbar nachahmenden Form, also lediglich aus einer Folge von Rezitativen und Arien in madrigalischen Versen bestehend, fand sie sogar Kritik aus den Reihen orthodoxer Geistlicher, die weder den unverfälschten Text der Bibel noch die alten Choräle entbehren wollten. Schon Neumeister ergänzte deshalb in den späteren Kantatenjahrgängen seine Texte wieder durch Bibelsprüche und Kirchenliedstrophen. Und die meisten der anderen Verfasser von Kantatentexten folgten ihm hierin. Als Standardtyp der Bachschen Kirchenmusik ist uns die Kantate in dieser gemischten Form noch heute gegenwärtig. Doch können selbst die Kompositionen Bachs, soweit sie auch alle Werke seiner Zeitgenossen überragen, nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei der Kirchenkantate im Grunde um eine Gattung zweiter Hand handelte. Einen eher halbherzigen Versuch, den in der italienischen Oper entwickelten theatralischen Stil in die Kirchenmusik zu übertragen. So hat bereits ein Zeitgenosse Bachs, der Hamburger Komponist und Musiktheoretiker Johann Mattheson, an dem aus vielerlei Schreibarten zusammengestoppelten Wesen der Kirchenkantaten Kritik geübt. Wenn man die Kantaten unter die sogenannten ordentlichen Kirchenstücke zählt, werden sie nicht nur mit allerhand Instrumenten gesetzt, sondern auch mit Chören, Chorälen, Fugen etc. so stark untermischt, dass sie dadurch ihre rechte Eigenschaft größtenteils verlieren. Auch die Kirchenmusik habe letztlich kein anderes Ziel als die Musik in der Oper, nämlich das Gemüt in Bewegung zu bringen. Dazu seien die üblichen Kirchenkantaten jedoch nicht geeignet. Mir sind sie noch lange nicht theatralisch genug, derowegen ich ihnen auch die Oratoria vorziehe, welche der persönlichen Vorstellung einer Begebenheit näher kommen und stärker rühren als eine bloße moralische Erzählung. Was Mattheson also anstrebte, war nicht eigentlich eine theatralische, sondern eine dramatische Kirchenmusik, nicht die lediglich äußere Übernahme einzelner Formen oder Stilmerkmale der Oper, sondern die Übertragung eines geistigen Konzepts, in dessen Zentrum der handelnde, von Empfindungen und Leidenschaften beherrschte Mensch stehen sollte. Nach seiner Vorstellung sollte sich die Kirchenmusik von der Oper nur durch den Verzicht auf szenische Darstellung unterscheiden. Ihre Texte sollten durchgehend dialogisiert, ihre geistlichen Inhalte bestimmten Personen in den Mund gelegt werden. So sehr ein solches Konzept dem Zeitgeist entsprechen mochte, so wenig passte es indessen noch in den Rahmen des Gottesdienstes. Im Grunde bewies Mattheson mit seinem angestrengten Versuch, auch die Kirchenmusik an diesem Geist teilhaben zu lassen, nur, dass die Kluft zwischen weltlich und geistlich nicht mehr zu schließen war. Schon längst sahen sich die Exponenten der weltlichen Musik, die Kapellmeister, Hofmusiker und Opernkomponisten, als die eigentlichen Vertreter des musikalischen Fortschritts, als Vorreiter einer neuen Ästhetik, in der Genie und Geschmack an die Stelle von Gelehrsamkeit und Handwerk getreten waren und Erfindungsreichtum weit höher eingeschätzt wurde als kontrapunktische Arbeit. Auch in der gesellschaftlichen Stellung und im öffentlichen Ansehen hatten die der weltlichen Musikpflege gewidmeten Ämter die der Kantoren und Organisten überflügelt. Deutlicher noch als Bach, der 1730 in einem berühmten Brief an seinen alten Schulfreund Georg Erdmann bekannte, dass es ihm bei seinem Wechsel vom Köthner Hof in das Leipziger Thomaskantorat anfänglich gar nicht anständig sein wollte, aus einem Kapellmeister ein Kantor zu werden, hat das schon 2 Jahre früher der Dresdner Opernkapellmeister Johann David Heinichen zum Ausdruck gebracht. Ich habe verschiedene notable Exempel observiert, dass wenn nämlich ehemals renommiert gewesene theatralische Komponisten in ihrem Alter alles Feuer und alle Erfindungskraft verloren hatten, so fingen sie alsdann erst an, gute Kirchenkompositores zu werden und gegen ihre ehemalige Gewohnheit brav in Kontrapunkten zu arbeiten. Als Bach 1723 in das Amt des Thomaskantors berufen wurde, war zwar die Leipziger Oper schon seit 3 Jahren wieder geschlossen, aber sie hatte nach wie vor viele Anhänger im einflussreichen Bürgertum und vor allem unter den Angehörigen der Universität. Und Musik im theatralischen Stil wurde nicht nur in den studentischen Collegia Musica, sondern auch in den Kirchen Leipzigs aufgeführt. In erster Linie dort, wo für die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes Musiker verantwortlich waren, die in engster Verbindung zur Oper standen. Bachs Vorgänger Johann Kuhnau hatte fast während seiner gesamten Amtszeit vergeblich versucht, sich gegen das Eindringen des Opernstils in die Kirche zur Wehr zu setzen. Nicht nur, weil er seinen Vorstellungen von der wahren Kirchenmusik widersprach, sondern auch, weil die Operisten, wie er die Anhänger der neuen Schreibweise nannte, in Leipzig so starken Anklang fanden, dass er mit seiner Kantorenmusik kaum noch Interesse zu erwecken vermochte, weder bei seinen Musikern noch bei der Gemeinde. Dass es auch im Rat der Stadt viele Parteigänger des neuen Stils gab, zeigte die Tatsache, dass der Erste, den man als Nachfolger Kuhnaus zu gewinnen versuchte, Georg Philipp Telemann war. Ein Mann, den man in Leipzig als Opernkomponisten und Leiter eines Collegium Musicum noch in frischer Erinnerung hatte. Aber auch Bach, den man schließlich berief, nachdem die Verhandlungen mit Telemann gescheitert waren, war ein Komponist, der bereits an den Höfen von Weimar und Köthen, zuletzt an der Spitze einer Hofkapelle tätig gewesen war und sich zudem als Meister der madrigalischen Kantate ausgewiesen hatte. Bach war der Letzte, dem es gelang, die Einheit von weltlicher und geistlicher Musik zu bewahren, der Letzte, dem es noch möglich war, menschliche Affekte in einer Weise darzustellen, dass sie sich gleichzeitig als Symbole religiöser Transzendenz verstehen ließen. Nur deshalb konnte er, wie das in vielen Fällen geschehen ist, ursprünglich weltliche Gelegenheitskompositionen durch Neutextierung in geistliche Werke verwandeln, die seinen Originalkompositionen für den Gottesdienst in nichts nachstanden. Und wenn Matteson an der Kirchenkantate ihr zusammengestoppeltes Wesen kritisiert hatte, so bewiesen Bachs Kompositionen, dass es sehr wohl möglich war, Formen und Gestaltungsmittel, die aus ganz verschiedenen Traditionen stammten, zu einer nahtlosen Einheit zu verbinden. Aber Bach verstand es zudem, zentrale Inhalte christlichen Glaubens unmittelbar anschaulich und erlebbar zu machen. In diesem Sinne erfüllen manche seiner geistlichen Werke Mattesons Forderung nach nicht nur theatralischer, sondern auch nach dramatischer Kirchenmusik. Das gilt in besonderem Maße für seine Darstellung des Passionsgeschehens. Hier, wo die dialogisierende Anlage über weite Strecken bereits im biblischen Text vorgegeben ist, geben ihm Rezitative, Arien, Chöre und Choräle die Möglichkeit zu einer dramatischen Gestaltung gleichsam auf 2 Ebenen. Die Rezitative und Volkschöre zur unmittelbaren Darstellung der Handlung, die Arien und Choräle zur Spiegelung dieser Handlung im gläubigen Individuum und in der christlichen Gemeinde. Wie beide Ebenen ineinandergreifen, zeigt das Musikbeispiel, mit dem wir unsere Sendung beenden wollen. Es ist der Schluss der Pilatus-Szene aus Bachs Johannespassion, die Auslieferung Jesu an die Juden, die seine Kreuzigung gefordert haben. Die Szene mündet in eine Bassarie, ein Stück, in dem die Solostimme mit vereinzelten Choreinwürfen kombiniert ist. Das Beispiel zeigt eine Kompositionsweise, die typisch für die Oper ist, weil sie ihre Rechtfertigung normalerweise erst aus dem Bühnengeschehen erhält. Wenn jedoch in Bachs Arie zu den Worten »Eilt ihr angefochtenen Seelen« das »Wohin, wohin« des Chores tritt, bekommt das Ineinander von Solo und Chor eine neue Bedeutung. Es wird Ausdruck der noch nachzitternden Erregung über das vorangegangene Geschehen und der Ratlosigkeit einer von ihrem Hirten verlassenen Gemeinde. Solche Verschränkung der beiden Darstellungsebenen hat zweifellos ihre eigene Dramatik. Eine Dramatik freilich, die nichts Opernhaftes an sich hat. Sie hörten die 10. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte zwischen Schütz und Bach, Theaterstil und Kirchenmusik, von Professor Dr. Arno Forchert. Das Thema der 11. Kollegstunde, Johann Adolf Scheibes Kritik an Johann Sebastian Bach und das Ende des Barock, von Professor Dr. Peter Kahn.